steigt nah. Man steigt nah. Denn es nützt doch. Nützt doch. Nützt doch. Dann und wann. Man steigt nah. Man steigt nah. Und man will und weiß man nur kann. Man steigt nah. Man steigt nah. Denn es nützt doch. Nützt doch. Nützt doch. Scheinbar schon müd. Von einem Schaufenster steht sie, das rasch sie besiegt. Da bleibt auch der Herr Nachsteiger schon vor ihr stehen. Ach, mein Fräulein, pardon, hab sie schon wohl gesehen. Komme vor mir bekannt. Aber ich kenne sie noch nicht. Aber Meier, so heißt sie. Ach, lass ich nicht lachen. Und sie geht so gewiss. Und er schiebt und er schiebt. So gewiss mit dem Schmied. Und er schiebt ihr fest nach. Und weil vom Firmamente ein Platzregen kam, so vorne in die Höhe ihr Röckchen nicht nahm. Du. Doch tat wegen Platzregens durchaus ins Nicht. Sie tat, weil ihr Beinchen ein wahres Gedicht. Da sie weiß, wie das reizt, lässt sie jetzt etwas sehen. Und er schaut Gott ihr Strümpchen schön. Und dann geht sie nach links. Und er schiebt von nach rechts. Und dann trippelt sie fort. Und danach mit Geächt. Und sie richtet ihr Kleid. Er hat Höschen gesehen. Und das reizt, sie scheint zu verstehen. Man steigt nah, man steigt nah. Und man sieht und weiß, was nur kann. Man steigt nah. Denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch. Dann und wann? Ach, das stimmt nicht. Wieso denn? Heutzutage sprechen wir Fräuleins euch doch an. Junger Mann, junger Mann. Ich verbitte mir Ihre Belästigungen. Wollen wir nicht noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken? Oh nein, das kann ich nicht annehmen. Aber kommen Sie ruhig mit, passiert nicht.